Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo und mit dem Marcel. Ja, hallo und dem Martin. Ja, hallo. Heute wieder das klassische Ja, hallo, Dreiklang-Dings. Wir sind mal wieder da und haben wieder viel falsch gemacht letzte Folge, können uns aber nichts erinnern. Ja, einen kleinen Nachschlag würde ich gerne zu den beiden Spielen sagen, die ich ausprobiert habe. Gravity Duck und Starseed Pilgrim. Ja. Zu Gravity Duck, die Controls nerven wirklich. Okay. Also das D-Pad, vor allem weil die Level, das Level-Design so seltsam ist, dass die Levels so simpel sind, dass es nur noch darauf kommt, ob du die richtige Stelle auf dem Touchscreen findest. Und ja, es ist schon manchmal ein bisschen fummelig. Also eigentlich ist das ausgelegt für eine PC-Steuerung oder für Konsole, für einen Controller. Ich spiele trotzdem immer mal so zwischendurch ein Level, weil sie so simpel sind. Okay, interessant. Und es geht ja schnell. Und dann Starseed Pilgrim, muss ich sagen, finde ich diese Woche noch viel besser als letzte Woche. Weil ich mich noch mehr reingebohrt habe und irgendwann merkst du, das ist nicht alles bloß Kunst, sondern da ist auch ein handfestes Spiel dahinter, was aber beinhart ist und ich ärgere mich sehr, weil ich habe mich sehr bemüht, dass ich jetzt zum Podcast das Ding durch habe und mir fehlt ein Level und ich war so knapp dran. Oh. Ja, dann nächstes Mal. Ja. Dann werde ich das nächstes Mal noch nachreichen. Ich habe bei Starship Pilgrim bin ich auch angefixt und da muss ich ja auch noch. Großartig. Okay. Ja, ist wirklich so. Es ist schräg und gut und es ist so ein Spiel, was mit Weiterspielen und mehr, dass man sich die ganze Zeit über erschließt Sachen rausfindet und ja. Also, was ich wirklich auch sehr schön fand, war, dass wir zusammen angefangen haben zu spielen und uns dann halt ausgetauscht haben. Weil das hat sich nicht so angefühlt wie Spoiler. Okay. Sondern wie, ich habe rausgefunden, hast du schon gesehen, da weiß ich jetzt wieder was Neues und so gegenseitig sich geholfen. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man die Gelegenheit hat, das mit jemandem gleichzeitig anzufangen. Ja, verstehe. Und ich erinnere das immer so ein bisschen an Roland im All. Aber da war der explorative Moment eher, dass ich die Betriebsanleitung nicht gelesen habe. Aber zu Gravity Duck wollte ich noch sagen, das hat ja echt das schöne Feature, dass es den Spielstände über iCloud synkt und hat bei mir jetzt dazu geführt, dass ich auf dem iPad begonnen habe. Da hat es nicht in die iCloud gespeichert, warum auch immer. Dann habe ich es auf dem iPhone gespielt, da war ich dann auf Level 1 wieder und habe es nicht gespielt, weil ich mir gedacht habe, okay, dann synke ich erst, dann bin ich wieder aufs iPad zurückgekommen, habe einen Dialog bekommen, willst du, neuere Daten in der iCloud, willst du die nutzen oder die alten behalten? Und ich wollte ja eigentlich den Zustand auf die iCloud bringen, deshalb wusste ich nicht, was ich tun sollte, habe auf iCloud benutzen gedrückt und jetzt darf ich die ersten Level alle nochmal spielen. Er setzt es tatsächlich zurück. In dem Fall hat er es zurückgeschätzt, ja. Also da hätte ich wahrscheinlich noch genug Logik eingebaut, dass er es wenigstens nicht zurücksetzt. Naja, das könnte man schon machen, aber die Sache mit der iCloud ist eine Sache voller Missverständnisse. Schrecklich. Die gab es ja 2011 schon. Die Missverständnisse? Die iCloud. Ach so. Gab es die schon? Ja. Sie hat nicht funktioniert, aber das ist ja auch nichts Neues oder Altes. Also warum ich das anspreche, ist natürlich, wir sind in Folge 111. Richtig. Was logischerweise dazu führt, dass wir über das Jahr 2011 sprechen. Ja, weil du irgendwann mal angefangen hast, in die Vergangenheit zu sprechen und wir das seitdem immer machen. Ist bald rum, ja. Wir müssen dann über 2014 sprechen und was da passiert. Ja, also. Ein denkwürdiges Jahr, 2011. Ja, da ist schon 2014. Nee. Ja. Gutenberg ist zurückgetreten. Ja. Das war auch 2011. Ja. Und Thomas Gottschalk auch? War das auch 2011? Ist auch zurückgetreten. Ja. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Er hat ja dann seine sehr kurzlebige Sendung in der ARD bekommen. Mhm. Zu Recht. Kurzlebig. Ich habe sie nicht gesehen. Das ist traurig. Ja, es gab noch andere Katastrophen. Ja, ich habe bei den Coding Monkeys angefangen. Ja. Mit der iCloud zusammen. Stimmt. Stimmt. Nee, aber was tatsächlich passiert ist, in Japan ist ein Tsunami an die Küste gerollt. Mhm. und hat ein Atomkraftwerk beschädigt. Ja. Was in Deutschland so sackreismäßig, schmetterlingseffektmäßig dazu geführt hat, dass wir aus dem aus der Atomkraft aussteigen. Aus dem Ausstieg aussteigen. Also schneller aussteigen. Also aus dem Wiedereinstieg sind wir ausgestiegen. Ja, wir hatten ja erstmal so unter Rot-Grün gab es ja so diese, wir schalten irgendwann demnächst mal ab, 20 Legislaturperioden später. Und das wurde erstmal wieder verlängert, so unter der, war es dann Schwarz-Gelb oder war es sogar Schwarz-Rot? Schwarz-Gelb schon. Ist immer schon Schwarz-Gelb? Ich weiß nicht genau. auf alle Fälle wurde es dann erstmal wieder der Ausstieg weiter so nach hinten geschoben und dann war Fukushima und dann ist er wieder nach vorne geholt. Der Ausstieg aus dem Ausstieg. Ja, das war Schwarz-Gelb. Ich kann mich da an eine schöne Anti-Atomkraft-Demo erinnern, hier in München. Oh ja, da war ich. Wo ich mit meiner Freundin einen dreieugigen Fisch gebastelt habe. Oh. Ja, die Katastrophe in Fukushima dauert ja an. Mhm. So, also es ist eben nur so, dass unsere Medien halt nicht dafür gemacht sind, über Katastrophen zu berichten, die 2 Jahre lang dauern. Ja gut, wir hatten jetzt gerade Jahrestag. Ja, da wird dann immer noch so ein bisschen rausgekramt und gesagt, so, wir wissen immer noch nicht, wo die Kerne sind und schade. Ich denke mir mal, Japan ist ja jetzt nicht so wahnsinnig groß. Nee. Da, und recht dicht besiedelt. Mhm. Spielt es ja nochmal eine größere Rolle als jetzt irgendwo in Sibirien. Ja, da ist zumindest, also das Risikopotenzial ist so, sind einfach mehr Leute auf dem Fleck, ja. Naja, das war nicht sehr angenehm, ist allerdings passiert. Mhm. Und dann hatten wir noch einen arabischen Frühling. Stimmt, das war ja auch. Wo sind wir momentan? Sommer, Herbst, Winter? Ja, es geht, glaube ich, schon langsam wieder auf den Winter zu, wenn man so guckt. Also Syrien ist ja immer noch nicht ausgestanden. Nö. Ist aber auch schon wieder aus den Nachrichten raus. Ja, klar. War ja fast nicht richtig drin. Ach, das hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Ja, also. Ja, 2011 war schon eins dieser Jahre, wo man dachte, das Internet kann alles bewegen. Das dachten sogar so viele Leute, dass die Piratenpartei in den Berliner Landtag eingezogen ist. Stimmt. Ja, 2013 sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Das Problem bei diesen ganzen Umwälzungen ist immer, dass man viel Hoffnung damit verbindet und dann wird es im besten Fall so semi-gut. Ja. Aber meistens dann halt auch anders schlecht. Mhm. Meistens wird das Ende der Weltgeschichte ist noch lange nicht erreicht. Ja. Von Fukushima zu Fukuyama. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Ja, Oscar-mäßig. Social Network hat einen Oscar bekommen. Okay. 2011 noch. Ja, Social Network und zwar für beste Buchumsetzung, glaube ich. Yay, Sorkin. Was ich auch fand den auch gut. Inception hat auch was bekommen. Mhm. Ach, Inception war 2011. Beste Kamera, zumindest Oscar 2011 mit dabei. Und ansonsten hat King's Speech abgeräumt. Ja, auch zu Recht. Was ich einen sehr guten Film fand. Hab ich gerne geguckt. Schön, schön. Ja. So. Aber jetzt sind wir ja jetzt schon wieder in der Gegenwart. Jetzt sind wir kurz in der Gegenwart und dann sprechen wir aber auch gleich wieder über die Vergangenheit. Weil es gibt nämlich ein Jubiläum zu feiern und wir haben uns entschieden, das feiern wir jetzt. Das ist so ein bisschen ein schwammiges Jubiläum, weil nicht so ganz klar ist, wann denn eigentlich alles angefangen hat. Aber so, also wir sind jetzt auf der sicheren Seite. Es gibt nämlich jetzt die Coding Monkeys 10 Jahre. Tada! Also gibt sie jetzt mindestens 10 Jahre. Mindestens, ja. Also wir hätten, glaube ich, schon ab Mitte Dezember feiern können, aber so jetzt, muss man sagen, jetzt sind wir angekommen im 10. Jubiläum. Habt ihr euch denn damals so offiziell gegründet oder einfach gesagt, wir machen das jetzt und dann hat sich das so entwickelt, so wie... Nee, irgendwann kam Dom in mein Admin-Büro und meinte so, wir müssen jetzt ein Apple Design Award gewinnen, weil wir lernen hier nicht programmieren und wir müssen programmieren lernen und da brauchen wir irgendwie die Motivation und deswegen gewinnen wir jetzt ein Apple Design Award. Genau, ich wollte irgendwas fertig machen und dann haben wir erst ein bisschen rumgeeiert ob der Ideen und dann ist da Sabisa Edit eigentlich so von der Idee her relativ zügig eingeloggt worden und gemacht. 10 Jahre ist das her. Das ist 10 Jahre her, ja. Ich weiß nicht genau, wann ich von Sub-Ether-Edit erfahren habe, aber das war sicher noch, als ich in Köln war. Also ist es vielleicht 9 oder 8 Jahre her. Mhm. Ja. Sehr erstaunlich. Und heute sitzen wir hier und podcasten. Ja, immer noch ist falsch, weil damals haben wir ja noch nicht gepodcastet. Aber nee, das haben wir noch nicht gemacht. Podcasten ist schon ein Weilchen und sind auch schon ein Weilchen eine Firma. Tja. Ja, fein, ja. Fein. 10 Jahre, das ist aber echt schon lang. Irgendwie. Ja, das ist total lang und vor allem habe ich auch in der Wayback-Maschine mal vor kurzem gegraben, wie unsere Webseiten früher aussahen. Und ganz früher gab es so diese Webseite im Lehrstuhl-Design, als wir noch so dem Lehrstuhl angegliedert waren sozusagen. Mhm. Und dann gab es relativ schnell so eine eigene. Und die hat es dann irgendwie für 7 Jahre lang hat sich die nicht verändert. Und deswegen dachte ich mir, es wäre jetzt an der Zeit, das mal endlich ein bisschen weniger hässlich zu machen. Und das ist jetzt auch passiert, Gott sei Dank, zum 10. Jubiläum. Jo. Sag mal die Url. Codingmonkeys.de. Codingmonkeys.de. Ich war ja am Anfang immer verwirrt, weil ich gesucht habe, gehört es da zu The Coding Monkeys jetzt dazu oder nicht, weil in der Website ist es nicht drin. Wir handhaben das ein bisschen lax. Ja, im offiziellen Firmennamen ist es mit dabei und ist auch ein Wort. Ist das The dabei? Aber die Leute haben uns immer so Coding Monkeys genannt, ohne das The vorne dran. Im Deutschen ist das immer ein bisschen doof. Und deswegen. Ja. Genau. Oder. Die neue Webseite schön im Handwerk Meister Eder Design. Nur echt mit Kaffee. Handgeschreinert. Ja, das war der Pumuckl. Genau. Der Pumuckl. Hurra. Im Kaffeefleck. Genau. Ja, cool. Ja. Das war's, oder? Naja, es gibt jetzt noch Dinge anzukündigen, weil wir feiern jetzt natürlich nicht nur für uns und trinken irgendwie Mate und erfreuen uns des Lebens, sondern wir wollen natürlich auch so ein bisschen Geschenke machen, nicht nur Geschenke bekommen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen so ein bisschen. Also wir wollen schon auch Geschenke bekommen. Tja, haben wir jetzt nichts gegen. Aber nein, also wir machen Geschenke. Wir machen Geschenke, genau. Einerseits haben wir uns gedacht, Evil Quiz, da drehen wir so ein bisschen am Preis. Jo, der Evil Quiz wird jetzt so die ersten 222 Fragen umsonst, also das, was am Anfang dabei ist, also umsonst zum Runterladen und wenn es euch weiter gefällt, dann halt bleibt es bei einem. Kann man noch mehr Fragen nachkaufen, aber ja. Die ersten, also das erste Drittel Fragen ist jetzt quasi umsonst. Genau. Und wird es auch bleiben. So, und temporär haben wir uns gedacht, wir müssen auch ein bisschen so Lost Cities ein bisschen billiger machen, kurz zur Feier, so, und haben uns gedacht so, für die Hälfte. Für die Hälfte, ja. Gibt es jetzt eine Runde für die Hälfte? Wenn ihr Freunde und Bekannte habt, mit denen ihr eben schon immer mal spielen wollt und es noch nicht getan habt, kann man auch schenken, hint. Ja, das vergisst man bei so Sales immer wieder. So, ja, weil ich denke mir eben bei Apps, die ich schon habe, ja, ich auch immer Mist, und dann wird es mal billiger. Zumindest so Leute beglücken, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil die Experience ist auch ganz schön. So diesen Code eingeben oder abscannen. Nie war Leute beglücken günstiger. Oder so. Ja, einmal von Krusenstern besiegen. Ja. Mhm. Und Frau Lindenbrock sich besprechen lassen von. Genau. Egal. Genau. Kurze Zusammenfassung: Uns gibt es 10 Jahre und ein bisschen Software ist auch billiger als nähere auf Codimax.de. Jo. Ja, und dann kommen wir zum Hauptthema dieser Sendung. Der neuen Rubrik Investigativjournalismus. wir haben irgendwie die Woche eine Mail bekommen von einem anonymen Absender oder einer Absenderin, weiß man ja nicht. Und die wies uns darauf hin, dass es bei der Telekom Pläne gibt für DSL, da was zu verändern. So. Das müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt ja so, wir haben ja irgendwie, hast du auch einen VDSL bei der Telekom? Nein, nicht. Okay, aber ich und Dom und wir hier im Büro haben wir ja auch VDSL. Und da gibt es ja im Vertrag diese Klausel von wegen, so hier, ab einem gewissen Datenvolumen können wir dich drosseln. Mhm. Auf 6 Megabit steht da drin in unserem Vertrag. In der Downloadgeschwindigkeit und ein halbes hoch oder so. Ja. Ja. Und das wird aber nicht durchgesetzt, ne? Also wird technisch nicht umgesetzt, das steht da nur im Vertrag. So. Die alten DSL-Verträge ohne V, die haben irgendwie so eine Klausel gar nicht drin und die neueren Fiber-Verträge haben irgendwie eine ähnliche Klausel. Mhm. Mit seltsamerweise einem schlimmeren Drossel, die drosseln irgendwie auf 3 Megabit oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, also da steht dann irgendwie, wenn du Fiber hast, dann können wir dich auf 3 Megabit runterdrehen. Ausnahme war VDSL Entertain, das auch keine Drosselung hat im Vertrag. So. Weil du willst ja konsumieren. Ja, also ein bisschen wie bei den Mobilfunkverträgen, aber bei den Mobilfunkverträgen wird es ja benutzt. Genau. Und halt irgendwie auch so unterschiedlich und nicht einheitlich. Und also wenn du eben das alte DSL oder VDSL mit Entertain hattest, dann hattest du keine Drosselung im Vertrag. So, bisher. Und jetzt dachte sich die Telekom, ist ja irgendwie doof. Einerseits, dass das irgendwie, dass wir das nicht umsetzen, und andererseits, dass es so uneinheitlich ist. Zumindest sagt das unser Informant. Und deswegen gab es jetzt die Woche so ein bisschen intern an den Mitarbeiter eine Auskunft, dass man das plant zu ändern. Nämlich zum Mai, zum 2. Mai. Ja, also gar nicht so lange hin. Nee, das sind so knapp 1,5 Monate. Das klingt schon eher dystopisch, was man davor hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es klingt so ein bisschen so, okay, wir haben jetzt da was mal, wir haben es in Verträge geschrieben, nie irgendwie durchgesetzt, jetzt haben wir es implementiert technisch, ach komm, lass es doch überall benutzen. Genau, so, es klingt so ein bisschen so, oh, wir haben so gute Erfahrungen gemacht mit diesem Mobilfunknetz, wo wir die Leute einfach drosseln können, wenn wir lustig sind, und dann können wir ihnen auch noch Spotify umsonst verkaufen irgendwie, also Spotify-Traffic umsonst sozusagen verkaufen, ein bisschen Netzneutralität, bisschen... kreativ umgehen damit. Ja. Und dann dachten wir uns, das machen wir das auch mit DSL. Und zum 2. Mai wollen sie dann die Drosselgeschwindigkeit für alle DSL-Verträge auf 384 Kilobit pro Sekunde festlegen. Das kann man sich ja mal so ein bisschen auf dem Ohr zergehen lassen. Also 384 Kilobit, wenn ihr Leute auf dem Land kennt, die gerade mal nicht so ein Megabit erwischen, dann habt ihr so ungefähr selbst das Gefühl, ist noch schneller. Selbst das ist so, das ist dreimal so schnell. Ja. Also dreimal langsamer als so das langsamste DSL, das ihr so von euren Bekannten und Freunden und Verwandten kennt. Ja, es ist eigentlich gar nicht mehr so weit weg von ISDN dann, oder? Ich glaube, da bin ich aber jetzt auch nicht mehr so. Das ist so dreifache ISDN-Geschwindigkeit, glaube ich. Es ist auf alle Fälle aktuell auch wirklich schlimmer, weil einfach das Internet weit mehr von Bandbreite ausgeht, als es jetzt zu ISDN-Zeiten der Fall war. Ja, ja. Nun ja, also 384 Kilobit pro Sekunde. Und jetzt könnte man sich denken, vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Vielleicht sind ja die Datenvolumen, bis das passiert, irgendwie so dimensioniert, dass man irgendwie, dass das sowieso nicht passieren wird. Und die Antwort darauf ist, nö. Also wenn du einen normalen DSL-Anschluss hast, dann ist hier das Datenvolumen, das nicht, also der Flatrate, das Datenvolumen der Flatrate ist sozusagen dann 75 Gigabyte. So. Jo, 75 Gigabyte. Und jeder, der so ein bisschen im Internet unterwegs ist, der dürfte so spätestens nach 2 Wochen da volle Kanne gegenfahren. Also wenn man so gerade so einen Monat anguckt und so ein bisschen YouTube und vor allem Videos nutzt, also gerade bei YouTube hast du auch 27p oder 1080p und Dropbox teilweise auch. Und Dropbox synkt, also bei den 75 GB, ich habe eine 75 GB Dropbox, wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe, dann wäre das nicht. Das war's das mit Internet für diesen Monat, ja. Ja, also das ist, Also bei VDSL sind sie ein bisschen höher, sind sie bei 200 Gigabyte, aber das ist trotzdem, also es ist schon eine Sache, da kommt man ran, das wird passieren. Und zwar ziemlich, wird die meisten treffen, die irgendwie das Internet nicht nur für E-Mail nutzen. Ich finde das so schön, in den Informationen, die uns da zugespult werden, gibt es dann auch so ein Rechenbeispiel, so wie viel Internet es da nun ist. Und dann steht hier so für DSL zum Beispiel, ja, da kann der Kunde 3 HD-Filme im Monat ausleihen. Wenn er sie einmal anguckt. Ja, natürlich. Falls es gestreamt wird. Ja, ja. Ja, das heißt ja dann erste Monatshälfte Hälfte Festnetz-Internet und zweite Monatshälfte dann nur noch iPhone benutzen. Genau. Und das iPhone aber nicht anfassen in der ersten Monatshälfte. In der dritten Woche iPhone benutzen und in der vierten Woche dann nochmal die Speed-Option nachkaufen fürs iPhone, weil man wieder Internet hat. Das haben wir an der Stelle jetzt noch nicht rausgefunden, ob's oder das haben wir in den Informationen nicht lesen können, ob es dann auch eben direkt mit einer Speed-Option oder einer Zusatzpaketen das Basisdatenvolumen auch wieder erweitert werden könnte. Es sieht jetzt nicht danach aus, aber man weiß es nicht. Also zumindest unseren Informationen ist das nicht zu entnehmen. Ja, ja, genau. Ich, super seltsamer Move, finde ich. Super seltsamer Move. Also wenn die Telekom ist schon sehr verbreitet, was DSL und VDSL und so weiter angeht. Aber wenn ich finde es so seltsam, dass ich eigentlich nur eine konzertierte Aktion glauben kann, dass da schon auch Absprachen existieren, dass die anderen nachziehen, weil ansonsten haben sie ja so einen Wettbewerbsnachteil dadurch, das kriegen sie doch gar nicht irgendwie verkauft. Ja, also entweder ist es wirklich eine Absprache da, das will natürlich niemand unterstellen, oder sie gehen sowieso davon aus, dass alle nachziehen, wenn sie das machen. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. So wie das gelockte Phon und wieder hin und her, ja. Je nachdem was ist. Mhm. Ja, ja. Kann natürlich auch gut sein. So ein bisschen ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich diese DSL. Drosselung überhaupt so vom System her auch überhaupt nicht verstehe. Weil es werden ja alle sozusagen, alle Anschlüsse gleichzeitig gedrosselt. Es ist ja nicht so, dass dann mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Ja doch. Nee, weil Ende des Monats sind alle gedrosselt, Anfang des Monats ist keiner gedrosselt. Also zeitlich meinst du ja, stimmt. Das, ja. Also, das ist doch total idiotisch. Wenn es wirklich so ein Lastmodell wäre, dann hilft es auch nichts. Ja. Ja. Also es geht halt darum, die Leute, die über Gebühr verbrauchen, quasi auszubremsen. Und über Gebühr heißt normal nutzen. Genau. Genau, das ist halt immer so der Kernbereich, wo dann irgendein Pricing-Guru sich das Hirn zermartert. Was ist so der Sweet Spot, der möglichst viele Leute erwischt, aber nicht alle? Ja. Ja, mir kommt es irgendwie so vor, als würde mein Vermieter sagen, ja, wenn Sie zu oft in der Wohnung sind, dann dürfen Sie aber ab 15. des Monats nur noch zwei Zimmer nutzen. Ja. Oder eins. Naja, die Heizung. Die Heizung funktioniert nur noch in einem Raum. Sehr gut. Ja. Nee, die heizt halt nur noch auf Stufe 1. Aber, oder so. Aber nur, wenn Sie den Ofen nicht genutzt haben in der ersten Monatshälfte. Ah, es ist eine Katastrophe. Ich hoffe, dass die das nicht machen wirklich, also, aber Sie haben es wohl vor. Es ist irgendwie so das unbefriedigendste System in allen Welten. Ganz früher hast du ja per Zeit bezahlt, das war dämlich. Dann kamen die Flatrates, aber also gedrosselte Flatrate ergibt wirklich keinen Sinn. Wir kennen diesen Zustand ja aus dem Mobilfunk und wir wissen auch, wohin er führt. Ja, das sieht man ja irgendwie an diesem Spotify-Tarif von der Telekom. Ja, also das geht ja, das kann man ja nur verkaufen, weil es diese Drosselung gibt. Ja, ansonsten wäre das ja total uninteressant. Und ich gehe davon aus, dass auch hier, wenn jetzt das DSL flächendeckend gedrosselt wird, dass es dann da auch solche, kauft doch irgendwie Spotify oder YouTube dazu. Ich gehe da ganz stark davon aus, dass es eher so um dieses Netzneutralitätsthema herumschiffen ist, ja, also eigentlich da voll dagegen zu halten. Ja, das ist halt ein Geschäftsmodell gegen Netzneutralität. Ja. So, Punkt. Ja. Und man verknappt eine Ressource, damit man sie halt verkaufen kann nochmal. Und genau das passiert an der Stelle. Ja, und absolut künstlich an der Stelle. Also es ist schon so eine ziemlich fiese Nummer. Also da finde ich irgendwie gar keine halbwegs verständigen Worte für, weil also gerade auch 384 Kilobit, so egal was du hast vorher. Ja. Also wenn mach mal halt auf die Hälfte oder so. Also wenn ja, das verstehe ich auch nicht. Warum kann man nicht sagen, man kappt die Geschwindigkeiten oder degradiert es dann über die Zeit, aber auf so einen lächerlichen Im verfickten Vertrag steht 6 Megabit Drossel drin, ja? So gilt halt jetzt plötzlich nicht, ja? So hallo? Das geht jetzt aber nur um neue Verträge, oder? Ich denke, das ist auch steht hier nicht drin, wie sie das umsetzen wollen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass man davon relativ schnell betroffen ist. Also das ist dem Dokument. Wahrscheinlich hast du ein Sonderkündigungsrecht, aber ansonsten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das wirklich dann durchsetzen wollen. Oder sie machen es halt wirklich nur für Neuverträge und Verlängerungen und verlängern die alten Verträge nicht. Ich weiß es nicht. Also bei Mobilfunk haben sie es ja so, ich habe immer noch meinen Original-iPhone-Vertrag, also fast so zu den Konditionen, weil ich habe halt nie die Umstellung gemacht. Aber sobald man da eine Option dann wirklich eine deutliche Option ändern wollte, muss man schon auch die Vertragsgeschichte wechseln. Dann gehen jetzt wieder die Anrufe los. Ach, wir haben hier die günstigere Option, wechseln Sie jetzt. Ja, ja. Also wenn ihr das genauso scheiße findet wie wir, um Dominik das Wort wegzunehmen, dann sagt das doch vielleicht einfach der Telekom. Ja. Genau. Ich habe gehört, die haben da so in diversen sozialen Netzwerken haben sie so Support-Mitarbeiter, die gerne helfen. die können natürlich nichts dafür, also bitte freundlich sein, aber die können bestimmt nach oben durchreichen, dass manche Ideen vielleicht richtig dumm sind. Ja, und die gehört dazu, meines Erachtens. Ja, also für mich persönlich ist es schon auch so eine Größenordnung, wo ich wenn ich das jetzt nochmal in irgendeiner Form bestätigt bekomme, dann bin ich sofort am Wechseln eigentlich. Also ich bin ja zu Hause sowieso nicht mehr der Telekom mehr. Ja. Also meine Eltern sind, glaube ich, noch. Aber hier im Büro sind wir auch. Ja. Ja. Also das ist auch so. Aber die Frage ist, wo wechselst du hin? Und bist du dir dann sicher, dass sie das nicht auch in 2 Monaten einführen? Ja? Gute Frage. Das ist halt schon so ein Präzedenzding an der Stelle und ja. Vielleicht haben sie noch einen riesigen Haufen 56K-Modems entdeckt. Und, müssen die jetzt endverwerten? Ja. So. Hm. Tja. Ja, also das darf nicht passieren, das wollen wir nicht. Und nee. Jo. Punkt. Wir prangern. Wir prangern. Ich habe dazu auch noch so eine kleine Webseite gemacht. So, dann könnt ihr irgendwie nochmal die alle Infos klicken und gucken. Schön. Weg vom Aufregerthema hin zum nächsten Agenda-Punkt. Nee. Das war eigentlich relativ schmerzfrei. Die Pebble hat ein Firmware-Update bekommen. Ja, jetzt muss ich fragen, Dom, war es schmerzfrei oder hat es dich von deinen Schmerzen befreit? Weil du hattest erzählt, deine Uhr ist abgestürzt. Also es kam für mich zu einem idealen Zeitpunkt, weil die Uhr sich aufgehangen hat in der Art und Weise, dass die Knöpfe nicht mehr benutzbar waren und ich hätte gar keine Idee gehabt, wie ich das jetzt behebe, weil aus der App raus kann man dieses Zwangsfirmware-Update oder Neustart irgendwie nicht triggern. Mhm. Dadurch, dass es ein Update gab, habe ich einfach das Update gemacht und danach war die Uhr wieder in Ordnung. Mhm. Aber das war genauso im Moment, oh, jetzt ist es eingefroren. Also sie hat noch funktioniert, also wenn eine Nachricht kam, wurde die angezeigt und dann halt nach einem gewissen Timeout ist sie dann wieder weg und die Uhr kam auch wieder, also ist nicht irgendwie abgeschlossen worden, aber ja, den Bug hat es behoben hoffentlich, ich hoffe, dass ich da nicht wieder reinkomme. Toi, toi, toi. Und das Update war aber, das war an sich sehr schmerzfrei, weil einfach die App öffnen, also die App hat nicht mal ein extra Update gebraucht dafür und die hat dann einfach die neue Firmware rübergeladen und auch in der App waren dann auch noch 2 neue Watchfaces, die ganz nett sind. Und ja, also es geht vorwärts, finde ich super. Sie haben sogar ein SDK angekündigt jetzt, dass das auch mal kommt. Nee, jetzt so Watchface-SDK, dass es wirklich kommt. So, also sie hatten ja lange Zeit jetzt so die Haltung, wir sagen es euch nicht, wir haben keine News. Hm. Und jetzt machen sie halt nur für Uhren. Ja, also nur wirklich für Watchfaces. Also erstmal so für die Uhren und dann später. Genau, und sie sagen auch schon, also SDK-mäßig ist es ein bisschen unzufriedenstellend, weil sie sagen, sie werden noch viel umwerfen, aber wenigstens machen sie jetzt den Schritt, dass man Watchfaces machen kann an der Stelle, die brechen halt dann vielleicht auch wieder irgendwann, finde ich jetzt auch nicht so tragisch, aber überhaupt was damit machen können, finde ich schön. Ja. Ein bisschen problematisch ist halt, dass man die Sensoren und so weiter nicht abgreifen kann, aber die Knöpfe schon, so wie ich es erfahren habe. Da fällt mir gerade ein, ich habe ja letztes Mal behauptet, man würde momentan noch gar nichts mit dem Accelerometer machen. Das stimmt nicht ganz, weil wenn der Ambient Light Sensor sagt, es ist nicht genug Licht in der Umgebung und du dann schnell deinen Arm bewegst, dann geht das Licht automatisch an. Ah, das ist es, was da passiert. Das haben sie aber mit dem Update vielleicht auch nochmal verstärkt. Oder? Ja, sie haben halt den Ambient Light Sensor ein bisschen angepasst, weil der war zu empfindlich. Also das hat er irgendwie auch am Tag dann irgendwie ständig das Licht angemacht. Aber das ist mittlerweile nur so, dass es in der Nacht halt passiert und dann kannst du halt im Bett liegen und irgendwie so auf die Uhr gucken und dann geht automatisch das Licht an. Mhm, das finde ich schön. Und was halt für mich das Wichtigste ist, dass sie die Menüführung geändert haben. Das heißt, wenn man ganz oft zurückgeht mit links, endet man in einem Watchface wirklich, die man dann auch mit rauf runter durchschalten kann, wenn man will. Und jetzt kommt man über den Select-Knopf rechts in der Mitte, also rechts sind ja 3 Knöpfe, oben Select und unten, kommt man dann in das Menü, wo dann standardmäßig auch Musik ausgewählt ist. Das heißt, mit 2-mal da drücken kommt man auf seine Fernsteuerung. Und das ist jetzt nicht mehr jetzt durch die Gegend fahren und irgendwas machen. Da ist bei mir die Fernsteuerung auch gleich viel wertvoller geworden. Das passt. Das habe ich noch gar nicht gecheckt, dass automatisch Musik ausgewählt ist. Das macht total Sinn. Also bei mir war das schon so. Und ja, und die Watchfaces sind dann nochmal ein Untermenü. Und das macht die ganze Uhr schon wieder viel angenehmer. Und ich freue mich drauf, was da noch alles kommt. Ja, schöne Sache. Ja, das ist schön, wenn man eine Uhr patchen kann. Ja. Ja, updatebare Dinge sind an sich fein. Ja, also machen andere Probleme, sagen wir mal so. Ja, wenn das nächste, wenn was passiert, was es nicht genau gefällt. Genau, also, wenn demnächst irgendwie das so ist, dass ich, bevor ich auf die Uhr gucken kann, updaten muss, dann ist das ein Problem. So wie bei Spielkonsolen, weißt du? Jedes Mal. Ja, bei mir war es ja so, die ist eingefroren und ich musste updaten, bevor es wieder ging. Stimmt. Vielleicht war das auch so. Das würde ich mir übrigens fürs iPhone wünschen, so ein Knöpfchen, wo ich die Uhr kurz einblenden kann. Aber die ist doch eh immer da. Nee, ich benutze das ja meistens und irgendeine App ist auf und ich habe keinen Bock, aus der App rauszugehen, um die Uhr anzusehen. Stimmt. Reinwischgeste von oben. Ah, ja. Es geht immer und da ist ganz ist oben dann die Uhr. Aber Klöpkes. Das war jetzt Doms Tipp- und Trickskiste. Genau so geht's. Ist sogar das Wetter angezeigt. Wunderbar. Ja, ja, es wird wieder schlechter. Du musst halt ganz runterziehen, leider, bis ganz oben die Uhr kommt. Aber ja, das macht. Es geht zumindest. Das ist okay. Ich will bloß nicht aus der App raus. Ja, sure. Geht schon nur so Halbsuspend-Modus, aber die ist nicht ganz draußen. Nein, also darum geht's nicht. Es geht dieses Home-Button drücken, dann die App auswählen, wieder, also doppelt drücken und die App wieder auswählen. Die App erst wieder finden. Ja. Ja. Dann ist vielleicht so die Kombination Sleep, Aufwachen, Slide sogar schneller. Auch eine Idee. Aber dann ist halt, naja. Also es geht. Ich gebe dir eine Option. Jo, so viel zur Pebble und zu iPhone-Tipps. Mhm. Als nächstes habe ich auf der Liste Portal 2. Ja, da muss ich jetzt mal ausholen. Ich hab mir jetzt einen neuen Twitter-Account geklickt. Ja. Einen zweiten. Sideways. Ja, leider waren alle English for Runaways. Alle Übersetzungen von Zeitweise schon weg. Hm. Und zwar mit Leuten, die noch keinen Tweet geschrieben haben. Und vielleicht einen Follower oder so. Das übliche Problem, ja. Der Gedanke dabei war, ich spreche die ganze Zeit über Indie-Games, aber wenn ich das nur auf Deutsch tue, können das nur Deutsche lesen. Deswegen habe ich jetzt diesen zweiten Account auf Englisch, wo ich dann eben Sachen, wo ich denke, schreiben kann, wo ich denke, dass sie eher ein internationales Publikum interessieren. Und da kann ich jetzt, der große Vorteil, eben auch diesen ganzen Spielemachern folgen. Mhm. Und dann kriegt man auch manchmal schöne Sachen mit. Zum Beispiel wurde mir ein Video in die Timeline gespült, von dem ich jetzt erfahren habe, das ist, glaube ich, schon von letztem Jahr. Okay. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt erst veröffentlicht haben oder ob das irgendwie jemand ausgegraben hat. Und zwar heißt das Why Make Portal 2. Mhm. Portal 2 ist dieses Computerspiel. Dieses Computerspiel, ja. Der ja. Nachfolger von Portal. Von Falfe. Ja, ja. Ein sehr empfehlenswertes Spiel. Und das war wohl eine Session auf der GDC, also Game Developer Conference 2012, wo sie drüber gesprochen haben, wie Portal 2 entstanden ist. Wie macht man einen Sequel? In welche Probleme sind sie reingerannt? Was haben sie sich dabei gedacht? Und es war wirklich sehr ausführlich. Okay. Sehr interessant und sie haben auch viel Videomaterial gezeigt von so Prototypphasen. Ah, schön. Also die lohnt sich auf jeden Fall, kann man auch schön so nebenbei sich angucken, wenn man irgendwie im Haushalt zu tun hat oder so. Also große Empfehlung. Wer hält die Session, weißt du das? Zwei von Valve, aber ich weiß nicht wer genau. Weil wäre halt interessant gewesen, ob das die von DigiPen, also von Nabacular Drop quasi sind die. Ich vermute jetzt gerade nicht, weil sie das erwähnen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns das ja dazu gekauft, so nach dem Motto. Ah, okay. Ja, also sind sie es wahrscheinlich nicht selber. Verstehe. Nun ja, man kann ja nicht alles haben. Ja, und interessanterweise hat Portal 2 völlig anders angefangen. Ja. Die Entwicklung war ein völlig anderes Spiel als das, was jetzt rausgekommen ist. Cool. Ohne Shell, ohne GLaDOS, ohne alles. Ohne Wheatley. Was sind ohne Portals? Okay, ohne Portals. Okay, dann haben es vielleicht doch noch nicht gesehen. Ja. Faszinierend. Muss ich doch mal gucken. Klingt spannend. Ist verlinkt. Schön, schön. Dann in unserer Eigenschaft als Update-Chronisten müssen wir vermerken, dass iOS 6.1.3 erschienen ist. Juhu. Und einen Lockscreen-Bug fixt. Mhm. Es aber mittlerweile schon wieder einen neuen gibt. Ja, aber das ist doch immer so. Ja. Jede Version, ein Lockscreen-Bug. Nee, aber meistens dauert es mindestens ein paar Tage, bis wir den nächsten Lockscreen-Bug finden. Aber ja. Ich habe noch eine ganze Kiste voller Lockscreen-Bugs. Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Der Herr Olmer vom iPhone-Blog hat das auch schon verifiziert, unter anderem. Wird da auch in dem Ars Technica-Artikel erwähnt, den ich verlinke. Das funktioniert ganz lustig, nämlich es muss Voice-Dial an sein. Also Siri aus, oder? Siri aus, aber Voice-Dial an sozusagen. Mhm. Dann wählst du halt eine Nummer mit Voice-Dialing. Mhm. Eine, die im Adressbuch ist am besten. So, weil sonst darfst du ja, glaube ich, nicht. Und während er wählt, wirfst du die SIM-Karte aus. Und dann gibt es wohl eine Exception und du crasht auf die iPhone-App runter. Und da kannst du dann piep, piep, piep selber wählen. Das heißt also, unbedingt Siri anmachen. In dem Fall ja, aber dann kannst du sowieso, dann ist sowieso irgendwie wieder alles offen, wenn du Siri anmachst. Ja. Ja. Sich nicht auf den Lockscreen verlassen, ist, glaube ich, eher die Ansage. Ja, einfach das iPhone wegschließen. Gibt's so Cases mit Schlüssel, die man abschließen kann? Hm. Das ist eine interessante Idee. Ja. Ich lockscreene. Genau. Klack, den, klack. Den Lockscreen mit Vorhang ja Schloss. Ja. Gut. Gleich mal kickstarten. Ja. Tja. Soweit so gewöhnlich und so gewohnt auch von Apple. Ungewohnt von Apple ist allerdings, dass sie Third-Party-Technologie unterstützen und noch dazu auf iOS. Mhm. Mhm. Und zwar die schöne Geschichte mit diesem Audiobus. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Mhm. Audiobus, so eine App, wo man quasi Audio durch mehrere Apps durchpipen kann von auf iOS. Mhm. Also entweder als Input quasi oder als bearbeitendes Element, als Effektfilter sozusagen oder halt als Output, der das dann aufnimmt. Mhm. So, und da kann man halt so zusammenstöpseln. Es gibt da schon viele Apps, die das unterstützen. Und jetzt hat sich Apple gedacht, da machen wir auch mit. Und GarageBand kann das jetzt auch. Ja, und das hätte ich ja schon zweimal nicht gedacht. Also ich habe mir schon gedacht, dass sie so, dass eine Firma so einen eigentlich Framework-Charakter, System-Integrations-Charakter-Feature für das Telefon machen darf. Mhm. Ja, also da hätte ich gedacht, so, okay, da sagt der App schon mal nö. Mhm. Und da haben sie irgendwann mitgespielt. Und dass jetzt Apple es sogar in eigenen Produkte unterstützt, das ist irgendwie neu. Das hättest du mir vor einem halben Jahr erzählen können und ich hätte gedacht, so, genau. Das hättest du mir noch letzte Woche erzählen können. Also ihr könnt mir das gerade erzählen, ich glaube euch das nie. Ja, also coole Sache auf allen Fronten und sie haben auch schon echt eine irre Unterstützung von Soundamps damit drauf. Ich meine, das ist ein super tolles Feld. Also jeder, der was mit Audio und vor allem eher so im digitaleren Bereich macht, der hat mit dem iPad ein wahnsinnig grandioses Spielzeug und das wird jetzt immer einsatzfähiger. Hm? Ja, komplett überraschend an der Stelle. Also ich das jetzt irgendwie... Ja. Hm. Interessant. Vielleicht kauft Apple ja demnächst diese Firma, dann wundert es mich wieder weniger. Aber mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Außerdem. Hab ich mir jetzt gleich geholt. Ja, ist auch gerade billiger übrigens. Ja, deswegen. Ja. Dass diese Preisreduktionen funktionieren, habe ich mir sagen lassen. naja. Neu auch diese Woche: Keep von Google. Das habe ich vorher deinen Scherz schon nicht verstanden. Okay, also das ist tatsächlich ein neuer Dienst. Es gab da schon Gerüchte irgendwie letzte Woche, dass Google sowas macht. Und das ist jetzt tatsächlich auch raus. Es ist sozusagen Evernote von Google. Also Notiz-App sozusagen mit Bildchen auch. Mhm. Ja, für Android und fürs Web dann demnächst auch. Und vielleicht irgendwann für iOS, aber davon habe ich jetzt noch nichts gelesen. Und es ist... So wie Evernote, das so heißt wie Evernote. PDF, Pixelgrafik und so weiter, OCR auf dem Zeug drauf, jo. Zeug verschlagworten, sortieren, machen, okay, ist total an mir vorbeigegangen. Mhm. Sieht's gut aus? Also nicht, dass ich ja, jetzt... Ja, es sieht so ein bisschen Windows Metro mäßig aus, so von der UI, also die Notizzettel sind alle so bunt und flächig. Und das liegt dann auch alles so im Google Drive oder ist es genau das extra? Integriert okay. Mit Google Drive schon? Ja. Also mit Google Drive macht es auch wieder mehr Sinn, wenn man das Ganze irgendwie unterstützen will oder benutzen will. Tja. I see. Ich habe auch noch nicht viel darüber gelesen, außer dass die Leute rumjammern, dass sie ja jetzt Google sowieso nicht mehr vertrauen wollen, nachdem jetzt Reader tot ist. Ja, aber es ist doch wahr. Sie haben ja fast alles eingeschläfert, was sie jemals gemacht haben. Ja. Mhm. Aber ich warte darauf, dass sie Keep einstellen. Das ist dann noch ein zusätzliches Level an Ironie mit dem Namen. Gib. Ja, Google Plus. Wir haben Google Plus vergessen. 2011. Ja, das war ja weltbewegend. Ja. Echt, das war 2011? Gibt's immer noch. Hm. Ja, gibt's immer noch, aber ist interessanterweise so nach wie vor in allen Statistiken eher so auf Fake-Ecke, weil es nicht nach Benutzung geht, sondern nach Gmail-Accounts, die halt automatisch auch ein Google Plus Account sind. Also im Wesentlichen sind da doch SEOs. Ja, die ja. Und Marcel. Und Marcel. Nee, Marcel ist auch nicht mehr. Sehr selten da. Oh. Also schade. Höchstens mal für einen Crosspost. Aber das ist so das allgemeine Problem, dieses Crossposting. Ja. Ja, man bedient es halt noch mit, weil man eh einen Account hat, aber aktiv nicht. Nun ja. Als nächstes habe ich auf der Liste den Kevin Lynch. Wer hat denn den da drauf geschrieben? Der Kevin Lynch, den habe ich da drauf geschrieben, weil ich meine, der Kevin Lynch, der war Chief Technical Officer bei Adobe. CTO. CTO. Mhm. Hat mal vor, in den Flash-Jahren. Das stimmt jetzt alles nicht zuversichtlich, was du gerade sagst. Aber hat er mal in so einem Mythbuster-Verarschungsvideo ist er aufgetreten zusammen mit einem Arbeitskollegen von ihm und da haben sie so gemeint, Flash, wie kriegt man Flash aufs iPhone? Mhm. Und so Flash ist überall, aber nicht auf dem iPhone. Und ich finde es leidlich lustig. Ich finde es ist nicht so ganz blamabel wie jetzt die Microsoft-Varianten von sowas, aber es ist schon in der Größenordnung. Ja. Und es mündet zum Beispiel, dass er wirklich so mit einer Dampfwalze über ein iPhone fährt, um da Flash drauf zu kriegen, so Flash oben drauf, so für eine innige Verbindung. Weißt verstehe, schon? Verstehe. Aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Firmenmotto für Adobe an sich. Nicht ganz so peinlich wie Microsoft. Ja, naja, an sich habe ich... Also ich habe an sich kein gutes Gefühl, wenn von Adobe was nach Apple schwappt, weil es kann nicht wirklich besser werden. Da ist was dran. Und das ist jetzt aber passiert. Also der ist praktisch so mit Wirkung morgen, also 22. März, glaube ich, so bei Apple Chief Vice President of Technology und reportet Bob Mansfield. Interessanterweise, was ja eigentlich eher ein Hardware, die Hardware-Ecke ist. Ich bin... Ja, keine Ahnung, was das werden soll. Gruber ist ganz irritiert und wird auch überall zitiert, als dass er schon 3-4 Postings gemacht hat, wo er ihn als Bozo bezeichnet und nothing good can come out of it. Ich bin jetzt auch nicht so begeistert, was das angeht. Vice President of Technology. Ja, wenn ich mir so angucke, was bei Adobe so passiert ist mit Technology, ist es, also unter der Haube gibt es ein paar ganz schöne Sachen, aber so insgesamt ist es schon eher ein träges Schiff, das auf deine Expertennutzer irgendwie hält. Also man kann hoffen, dass der irgendwie diese Adobe-DNA nicht mitbringt. Ansonsten kann man Apple dann die nächsten 10 Jahre irgendwie in 10 Jahren wohl auch vergessen. Naja, ich bin mal gespannt, wie lange es hält. So diese Retail-Geschichte war ja relativ kurz. Von dem einen Retailer, der da... Ach ja, stimmt. Das war ja auch Adobe. Es ist so erfolgreiche Hire, also sind Leute gegangen inzwischen und so erfolgreich reingekommen. Weiß ich noch nicht. Frederiki wird auch mal noch gespannt, wie gut er sich da hält an der Position. Der Verpinscher, das ist nicht nett. Aber ich verstehe es. Nun ja. Wir waren gerade schon bei der Pebble und den Smartwatches sozusagen stellvertretend. Mhm. Und es gibt ja dieses Gerücht, dass Apple auch eine Uhr baut. Ja. So, darauf wollen wir gar nicht eingehen, weil ich glaube nicht dran. Mhm. Und es gibt auch keine Argumente, die dieses Gerücht irgendwie massiv untermauern würden. Allerdings glaubt Samsung dran. Mhm. Ja. Und hat sich gedacht, ja, wir arbeiten schon mal an der Konkurrenz. Genau. Ja, hat das auch öffentlich angekündigt. Wir machen den Konkurrenten zu Apples iWatch, die es gar nicht gibt. Ja, aber dafür sagen wir auch nichts über den Preis und wann es rauskommen wird und überhaupt, aber wir machen das. Genau. Don't worry, we have it covered. Ja, so, es gibt, also bei anderen Produkten wäre das durchaus sinnvoll gewesen, diese Strategie zu fahren. Ob es jetzt bei der Uhr gerade der Ansatzpunkt ist, weiß ich nicht. Hm. Aber warum hat Apple das iPad gebracht? Naja, also es war jetzt auch nicht das erste Tablet, so was kam. Ja, was heißt Tablet? Also ja. Egal. An sich, macht mal. Ich würde gerne das Produkt sehen. Ja. Also gerade bei einer Uhr ist mir das eigentlich ziemlich schnurz, solange es Bluetooth 4.0 spricht und auch mit dem iPhone dann. Da kann dann auch Android drauf. Was Samsung ja auch machen müsste an der Stelle. Ihr macht gar nicht so schlechte Produkte teilweise. Warum nicht? Mal gucken. Aber ich finde es halt echt... Das ist schon so ein bisschen absurdes Tarn, dass jetzt schon irgendwie Apple-Produkte kopiert werden, die es gar nicht gibt. Ja, und gekontert werden an der Stelle. Das ist... Ja. Ja, mal gucken. Ja. Mal gucken, der Smartwatch-Markt ist der größte. Spot gab es ja auch mal von Microsoft. Ach ja, richtig. Diese eine der Microsoft-Sachen, die komplett in die Hose ging. Mhm. Wie ist dieses Telefon? Nee, da sprechen wir nicht. Da gab es ja diese Usability-Studies, das ist für dich so großartig, egal. Apple hat ein Team von 100 Produktdesignern, die an der Smartwatch arbeiten. Natürlich. Ja, Gerücht. Ja. Wenn man dann so weiß, wie viele Leute an den Betriebssystemsachen arbeiten. Ja. Und wie viele Produktdesigner Apple hat. Klingt es sehr realistisch, ja. Nun ja. Wo wir noch bei Apple sind, Apple wird mal wieder verklagt. Schön. Diesmal von THX. Mhm. Und das sind sie ja eigentlich mittlerweile selber, oder? Gerade so, weil THX gehört doch Lucas und Lucas gehört jetzt Disney und ja. Ja, nein. Ja, also und das Steve hätte es nicht gegeben. Aber die iPod Hi-Fi. Hm. Wegen was eigentlich? Ich kann es mal vorlesen, THX holds a 2008 patent for a speaker unit that can boost sound output and attach to computers or flat screen televisions according bla bla bla. Also es gibt eine Art und Weise, wie man Lautsprecher baut, die an den Flat Screen irgendwie angeflanscht werden, was sie wohl beim iMac jetzt, wo er so flach ist, noch auch aus Technologie verwendet haben. Ah. Und dafür gibt es jetzt, da haben wir Patente drauf. So Ach wie so. Ihr die Lautsprecher beim iMac macht, da haben wir einen Teil drauf. Auf Patent und müssen sich halt einigen. Oder irgendwie die Patentstapeln vergleichen, keine Ahnung. Das ist alles anstrengend. Ja. Gut, dass wir nicht in Hardware sind. Ja, nur Softwarepatente. Ja. Ja, lass uns nicht drüber nachdenken. Nein, nicht drüber nachdenken. Oder, ja. Nee. Ja. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Mich erreichte heute eine E-Mail. Das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien. Wir hatten es vorher nachgeguckt. Mhm. Ja. Ich berichtete in Folge XY 2011? Ja. Ich glaube 2011, so im Oktober, November, müsste ich drüber gesprochen haben. Genau. Das macht wieder einen Up-Award und dieses Mal ist es der Up-Art-Award. Das ist, glaube ich, auch schon das dritte Mal, dass der Up-Art-Award vergeben wird. Up-artig sozusagen. Nein, es geht um Kunst und Apps sozusagen. Und da gibt es drei Kategorien. Einmal Innovation, einmal Virtual Reality und einmal Augmented Reality und einmal Crowd Art. Mhm. Da kann man sich gerade bewerben. Also falls ihr irgendwie eine App habt, die sehr künstlich ist, dann könnt ihr da die Webseite gucken und einreichen. Die Preise sind irgendwie mit 10.000 Euro dotiert und viel Fame kann man auch einstecken. Ja. Und das ZKM steht für Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Ach, Technologie hatte ich vergessen. Karlsruhe. Ja. Genau. Guck mal vorbei. Wir weisen da gerne drauf hin. Und dann kommen wir auch schon zum Feedback. Da haben wir dieses Mal zwei Sachen. Und die erste, die spiele ich gleich ein, wenn meine App sie lädt. Hallo Fanboys, hier ist der Markus und ich erzähle euch jetzt eine längere Geschichte. iMessage geht mir auf die Nerven, so wie wahrscheinlich jedem, weil es einfach nicht funktioniert. Und deshalb habe ich gedacht, ich probiere mal wieder Jabber aus. Auf dem iPhone habe ich dann ein paar Clients gesucht, aber die haben mir alle nicht gefallen. Deshalb habe ich gedacht, ja klar, baue ich es mir selber, wie man das eben so macht. Habe mir die Spezifikationen ein bisschen überflogen und das Ganze angeschaut und Prototypen gebastelt. Alles funktioniert super duper. Aber was ich nicht bedacht habe, wenn das iPhone aus ist, beziehungsweise wenn die App nicht mehr läuft, will man ja Push-Notifications haben, sonst hat das Ganze gar keinen Wert. Ja, und hier ist das Problem, weil bekanntlich die Push-Notifications über den Apple-Push-Server laufen müssen und der Jabber-Server von dem Benutzer, also beziehungsweise von mir, kann mit dem Server nicht direkt kommunizieren und deshalb muss ich da so einen Proxy-Server dazwischen schalten. Und hier ist jetzt die Frage, wenn ich das für mich selbst baue, dann ist das kein Problem, kann ich da dem irgendwie meine Klartext-Passwörter und Login-Daten irgendwie hinspeichern und der meldet sich da bei dem Jabber-Server an. Aber wenn ich das für mehrere Nutzer machen will, ist das natürlich keine Lösung. Das heißt, konkrete Frage, wie kann ich einen Proxy-Server bauen, der nicht die Login-Daten des Nutzers abgreift, aber sich trotzdem mit dem Jabber-Server des Nutzers authentifiziert und dessen Nachrichten dann weiterleitet und auf Apple Push Notifications mappt. Ich habe bei Beejive zum Beispiel angefragt und habe das so ein bisschen formuliert, als wäre ich um meine Daten besorgt. Und dann kam eben die Rückmeldung, ja, sie haben da eine Möglichkeit, wie sie nicht mein Passwort speichern müssen, sondern irgendwie das anders machen. Aber das irgendwie haben sie natürlich mir nicht gesagt, weil ich sonst, ja, was weiß ich, mache. Ich habe dann auch noch so eine XEP, eine XMPP Extension Dings gefunden, wo irgendwas mit OAuth erklärt wurde, aber das war irgendwie schon wieder deprecated und wird auch nirgendwo unterstützt auf keinem Server. Ja, aber sowas wie OAuth oder ähnliches bräuchte ich, hab davon aber keine Ahnung und würde mich über einen Tipp oder einen wegweisenden Hinweis freuen. Der Map hat ja auf Twitter mal gemeint, er findet XMPP von der Implementierungsfreudigkeit eher nicht so gut und deshalb habe ich gedacht, kennt ihr euch da bestimmt aus. Dankeschön und tschüss. Ja, bitteschön. Ich meinte nicht nur implementierungstechnisch, sondern auch protokolldesigntechnisch. Eins der schlechtesten Protokolle ever. Ich glaube, ich sagte die letzten 10 Jahre. Womit ich dann das Glück hatte, dass ich irgendwas anderes nicht mit drin hatte, was irgendwie auch sehr schlecht ist, aber das nur am Rande. Ja, also im Prinzip muss ich doch einfach nur einen Proxy haben, der die Verbindung offen lässt, oder? Naja, also ich verbinde mich mit meinem iPhone zu diesem Proxy und dieser Proxy reicht meine Verbindung weiter zu dem Java-Server. So, ist quasi Man in the Middle. Mhm. Und wenn ich jetzt meine Verbindung mit dem Proxy-Server unterbreche, dann muss der Proxy-Server hier nur so tun, als wäre das nicht passiert. So. Ja. Und hat weiterhin die Verbindung zu dem Java-Server offen. Das heißt, meine Authentifizierungsdaten sind auf meinem Gerät. Der Proxy-Server hält quasi nur die Verbindung offen, solange da irgendwie die Verbindung halt offen bleibt. Und wenn ich mit meinem iPhone wieder komme, dann muss der Proxy-Server das halt irgendwie zuordnen. Ich glaube, der Punkt aber, ist aber der, wenn der Proxy-Ordner mithört, gehört er mit. Also da ist halt so. Ja, aber da hat er das Passwort nicht im Zweifel. Ja, hoffentlich. Also ja. An der Stelle ist die Frage, wie die Authentifizierung über Java funktioniert. Man würde mal hoffen, dass es mit den Java-Servern so eine Challenge-Response-Geschichte ist, dass das Passwort da gar nicht genau drüber muss. Ja. Wenn das Passwort drüber muss, dann hat natürlich der Proxy-Server es mitgehört, weil der ist da man in the middle ganz normal. Ja. Wenn es nicht so ist, dann würde genau das reichen. Aber du brauchst ja dann so einen Proxy-Server, der da das offen hält und das dann irgendwo hinpusht, über den da wieder gesprochen wird. Und genau. Ich habe ein bisschen gesucht dazu. IMPlus verwendet da irgendwie den Google Push Server für ihre Infrastruktur, der wohl so ähnlich funktioniert auch. Mhm. Okay. Das dazu. Und dann haben wir hier noch ein Kickstarter-Projekt, das gerne ein bisschen Werbung hätte. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Hallo, liebe Fanboys. Mein Name ist Johann Weyer und ich möchte euch kurz mein Crowdfunding-Projekt vorstellen. Es handelt sich um ein Quartettspiel, aber nicht, wie es die meisten kennen, mit Autos oder sonstigen Fahrzeugen, sondern mit Programmiersprachen. Die Karten werden mit folgenden Eigenschaften miteinander verglichen. Als erstes wäre das Erscheinungsjahr, desto früher, desto besser. Dann die Verbreitung, welche anhand des Tiobe-Indexes ermittelt wurde. Dann die Anzahl der Dialekte der Programmiersprache. Und dann der Nerdfaktor ist eine fiktive Zahl von mir selbst erfunden und diese wird binär kodiert auf den Karten abgebildet. Als letzte Eigenschaft findet ihr die Länge des Hello World Programms, also desto mehr Zeichen das Programm hat, umso schlechter ist die Karte. Auch die Hello World Beispiele sind pro Karte auf der Karte abgebildet. Ihr findet auch die Dateien frei im Internet, also die ganzen Bilddateien für die einzelnen Karten können heruntergeladen werden und ausgedruckt werden, was mich genauso freut, als wie wenn ihr mich unterstützt. Das Crowdfunding-Projekt ist bei startnext.de gehostet und läuft noch für 2 Monate und wir haben das Ziel schon fast erreicht. In diesem Sinne, vielen Dank für einen tollen Podcast und viele Grüße aus der Halle Tau. Tja, schöne Grüße zurück. Ein Code-Quartett. Auch eine lustige Idee. Ja. Ja. Mehr Nerd-Kultur. Wobei ich ja nicht, also ich wäre dafür, dass je jünger die Programmiersprache ist, desto besser, aber. Ja, ja. Kann man, glaube ich, auch nicht so verallgemeinern, fällt mir gerade auf. Ja. Ja, bei mir ist halt so, das Quartett ist, es ist schon lange her, dass ich ein Quartett mit Freude gespielt habe, aber es gibt so Lebensabschnitte, da macht man sowas sehr, sehr stimmt, gerne. Stimmt, so hinten im Bus. Ja. Da hat man immer Quartett gespielt. Nun ja, damit auch genug des Feedbacks für diese Woche. Und wir kommen zum Konsum. Muss ja auch. Mhm. Wir fangen an mit The Silent Age. The Silent Age. Ja, das habe ich, glaube ich, gespielt als Einziger, oder? Oder ich habe es erwähnt zumindest mal im Büro. Es gab es irgendwie, also es kostet nichts. Aha. Ist aber... Sofort wird das iPhone gezückt. Es kostet nichts, es ist ein Adventure, so ein Point-and-Click-Adventure, in so einem Vektor-Illustrationsstil, der mir ganz gut gefällt. Ja, also so ein bisschen abstrakter. Macht eine ganz gute Stimmung, finde ich. Also man läuft da so durch die Gegend und hat... Ich überlege gerade, ob ich die Story schon wieder vergessen. Aber ich will ja eh nicht zu viel spoilern. Also es ist der erste Teil von einem Mehrteiler. Es ist 1972. Die Liebe ist frei. Flipflops und englische Lederbandanas sind in Fashion. Irgendwas mit Kalter Krieg und Gedöns. Das ist ein ziemlich langer Text hier. Also es scheint so ein bisschen International Man of Mystery zu sein. Ja, man ist irgendwie so der Handlanger in so einer Firma. Gerade macht er so die üblichen Dinge, machen irgendwo mal Licht anknipsen, indem man da eine Glühbirne reinschraubt und sowas. So rätseltechnisch ist es jetzt nicht ist es nicht irgendwie endlos spannend, aber die sind alle ganz gut. Mhm. Der Stil gefällt mir und das, was sich storymäßig dann entwickelt, gefällt mir auch. Kann ich empfehlen, solltet ihr konsumieren, wenn ihr Point-and-Click-Adventures noch abkönnt. Ich habe gehört, der zeitweise ist da nicht mehr dabei. Ja, ich habe reingeguckt und es wird immer schwerer für mich, mich da drauf einzulassen. Verstehe. Also irgendwann kommt dann das Double-Fine-Adventure und du sagst, egal wie gut, es ist mir total Wurst, ich kann Point-and-Click nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, bei Finding Teddy zum Beispiel, da war es wahrscheinlich erst die große Wartezeit drauf und zweitens hat mich da interessiert, wie dann der nächste Screen aussieht, so grafisch. Hm. Bei dem The Silent Age. The Silent Age. Da hat das noch nicht gereicht. Sieht ein bisschen aus wie Another World, nur in Höhe aufgelöst. Ja, aber nicht ganz so flüssig animiert, finde ich. Nun ja, kommen wir zum nächsten. Das ist Ridiculous Fishing. Das ging ja irgendwie rauf und runter durch die iPhone-Hype und Indie-Game-Hype-Maschine. Ist von Flambert, den man ja irgendwie auch schon so aus diversen Indie-Produktionen kennt. Und ist Ridiculous und das ist Phishing. Muss mal kurz zu beschreiben. man ist ein ich glaube, man ist ein Redneck. Ich weiß gar nicht, ob das ein Begriff ist, den man so einfach mal, also das ist zumindest die Selbstbezeichnung, die das Spiel für die Spielfigur hat. Und man ist am Fischen. Und das Spiel funktioniert so, du wirfst quasi deine Rute, dein Angeldings ins Wasser. Und dann sinkt es erstmal nach unten und auf dem Weg nach unten musst du den Fischen ausweichen. Mhm. Ja, so damit du nicht irgendwann am Fisch hängen bleibst. Weil sobald du am Fisch hängen bleibst, geht die Reise in die andere Richtung. Dann musst du nämlich nach oben ziehen und auf dem Weg nach oben möglichst viele Fische wieder mitnehmen. Also genau umgekehrt zu dem nach unten. Und wenn du dann oben angekommen bist, dann schleudert er die Fische alle in die Luft und du musst sie mit der Pistole erschießen. Ja. What? Shoot off the gills. Ja, also wie heißen sie? Kiemen quasi abschießen. Ja. Ridiculous. Ja. Das Ganze funktioniert dann so, dass du eben für die Fische dann auch virtuelles Geld bekommst und mit diesem virtuellen Geld kannst du dir dann noch Zusatz-Items kaufen. Das ist allerdings nicht so In-App-Blödsinn, sondern das ist wirklich nur. Ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass man da irgendwas nachkaufen könnte. Ich glaube, es ist kein In-App, es ist wirklich nur quasi eine Währung im Spiel, mit der du dann deine Spielfigur aufrüsten kannst. Dann kannst du ihm einen neuen Hut kaufen und eine längere Leine und eine Kettensäge, dass du auf dem Weg nach unten die Fische schreddern kannst und nicht hängen bleibst an ihnen. und eine Shotgun, dass du irgendwie dann, wenn die Fische in der Luft sind, mehr erwischt. Macht's denn Spaß? Das ist ganz kurzweilig eigentlich, ja. Und also es ist halt irgendwie, es verändert sich relativ schnell, dadurch, dass du halt viele Upgrades hast und weil ich mag Upgrades immer nicht. Ja, dann ist es vielleicht nicht das Ding für dich, aber so das Spiel lebt, glaube ich, schon von dieser Upgrade-Mechanik und dann werden halt auch Dinge freigeschalten. Also ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich dann irgendwie auch mir aussuchen darf, wo ich fische und also auf der Karte noch irgendwo anders hinfahren kann. Da gibt es dann wieder andere Fische und ja, also es ist ganz lustig, das ist so ein Zwischendurch-Titel. Ja, also. Naja, Tiny Wings wirkt auch wie ein Zwischendurch-Titel, war es aber für mich nicht, sondern sehr. Also zwischendurch, was die Situation angeht, wann ich es gespielt habe, aber ich habe es halt dann immer aufgemacht. Vielleicht schaue ich es mir an, wenn... Dominik wirft gerade sein iPad. Ich bin gerade froh, dass du keine Angel am iPad dran hast, keinen Angelhaken. Aber man muss schon zum Angeln auswerfen, muss man so wackeln, oder? Muss man auswerfen. Ja, du kannst auch drauf tappen. Echt? Habe ich versucht, war ich gerade so blöd. Okay. Ich werde mir das bei Dom mal angucken. Ich fand die Seitwärts, also ich finde die Bewegungssteuerung ist ziemlich krass, also der ist ganz... Also ich habe mir sagen lassen von Profis, wenn du es auf dem Kopf spielst, ist es einfacher. Auf dem Kopf? Also wenn du das Gerät um 180 Profis. Grad drehst. Gibt schon ridiculous Fisch-Profis. Natürlich. Aber weißt du zum Beispiel Fishing. Bei diesem, wie hieß das mit dem Motorrad, wo du dann so hüpfen musst? Ach ja, das war schlecht. No Danger. Ah ja, ja. Da wurde ich in den ersten 2 Sekunden beballert damit, was ich mir jetzt alles noch extra kaufen muss. Ja, wo du irgendwie nach 3 Level schon die Elvis-Kostüm kaufen musst, wo du noch gar keine Verbindung hast zu deinem Charakter. Und so. Da habe ich ein bisschen gesagt, Angst vor. Nee, ist aber hier nicht so schlimm. Also es ist wirklich so, es ist nur so ein Hut, den man kauft und dann geht es aber auch schon um Equipment, das man kauft im Wesentlichen. Also halt statt 100 Meter Leine, 200 Meter Leine, dass du noch weiter runterkommst und die fieseren Fische angeln kannst und so. Das funktioniert besser. Ja, vielleicht schaue ich einmal. Ja, schau mal rein. Im Zweifel ist nicht viel verloren. Mit den anderen Sachen fertig bin. Aber was ich gut finde an dem Titel, der kostet irgendwie knapp $4. Mhm. Für so ein casual zwischendurch kleines Spiel, im internationalen Vergleich sozusagen relativ viel, aber auch verdient viel sozusagen, finde ich. Also, es würde mich freuen, wenn das ein Preis wäre, der so langsam mehrheitsfähig wird. Jo. Ja. Fisch, und dann haben wir noch Fisch. Ja, dann haben wir noch Gearwalk. Genau, da muss ich sprechen, deshalb muss ich kurz fertig fischen. Ja, da kann ich mal vielleicht anfangen. Ich habe bloß reingeguckt, weil ich, wie gesagt, mit Starseed Pilgrim so beschäftigt war, dass ich nicht zum Gucken gekommen bin diese Woche. Hübsch sieht's aus. Es ist ein Adventure. Ich wollte sagen, da ist eine Ente, aber das ist der Gravity Deck. Gravity Deck. Duck. Es ist eine Art Adventure und hat eine sehr seltsame oder sehr spannende andere Art zu navigieren. Okay. Es ist ein bisschen so Parallax-mäßig, wie man das auch kennt, so von den vom Pferdereiten vom Jahrmarkt. Oder so Dinge abschießen. Hä? Wo du, Parallax-Pferdereiten. Ja, warte, wie nennt man denn das? Ja, wo du diese Pferderennen beim Jahrmarkt, wo du dann so verschiedene Ebenen hast hintereinander und du Parallax-Grollingheit. Also Enten abschießen ist es aber, nicht Pferde abschießen. Nicht Pferde abschießen, ja, aber es gibt Pferderennen und Enten abschießen. Okay. Ja, aber so gemacht, als hättest du halt, als wäre die Stage so aus verschiedenen Pappebenen oder Papierebenen. Mhm. Das sieht halt auch ein bisschen aus wie Papier alles. Du kannst immer links und rechts dich bewegen. Okay. Dann hat er halt dieses Parallax-Scrolling. Mhm. Und an manchen Stellen kannst du in die Ebene hinein oder aus der Ebene heraus. Und dann fährt er da rein und diese Pappebenen kommen näher. Und du bist dann wieder in der nächsten Ebene, wo du dich wieder links, rechts bewegen kannst. Und ich habe jetzt nur die ersten paar Minuten gesehen von dem Teil. Ich fand es zuerst sehr schön, diese andere Art der Navigation, weil ich gedacht habe, oh, endlich mal nicht so clumsy. Auf der anderen Seite habe ich bemerkt, dass ich sie auch sehr anstrengend finde. Okay. Ja, aber inhaltlich kannst du Dom jetzt vielleicht... Ja, inhaltlich kann ich ein bisschen dazu sagen. Also ich habe das im App Store gesehen und einfach mal gekauft, dann losgespielt und dann in einem Rutsch durch, was mich dann doch so reingezogen hat. Mhm. Weil erstens so, also die Stimmung ist super. Also das ist so ein Klassiker, wo dem man eher, also ich habe es praktisch, ich konnte nicht gut einschlafen, es war eh schon irgendwie dunkel drumherum und dann ist diese Stimmung, die dieses Spiel vermittelt, wirkt nochmal stärker und dann mit Kopfhörern auch noch. Es hat so überall so diesen Film, alten Filmcharakter, so mit ein bisschen Lichtschwankungen und die Schrift so ein bisschen unscharf, dann wenn mal Schrift da ist. Und wenn man so durch die Gegend läuft, dann hört man auch immer so ein Schneestapfen. Ja, stimmt, schönes Schneestapfen. Schön. Das ist schon stimmungsmäßig echt gut. Und es hat auch einige Schocker-Geschichten drin. Also es ist schon auch nichts für eher Zartbeseitete an der Stelle. Es gibt schon so Momente, wo so ein bisschen Horrorfilmcharakter mit reinkommt. Und es hat so dieses Mystery-Ding. Ja? Also es geht irgendwie um diesen Nierwalk, was wohl eine schwedische nicht Tradition, aber was altes Schwedisches ist, was man mal gemacht hat, um so in die Zukunft sehen zu können. Da muss man einen bestimmten Tag irgendwie im Jahr rausgehen und dann bestimmte Dinge tun. Ja. Hm. Und ich glaube, waren die nicht auch für einen BAFTA nominiert? Wir haben sogar gewonnen. Das kann gut sein, weil das Schöne ist zum Beispiel auch, es gibt eine Companion-App dazu, die dann so diese Quellen, diese Mythologien auch noch erklärt und wo man auch am Ende des Spiels was freischalten kann, um nochmal irgendwie zurückzukommen. Das ist sehr schön gemacht. Und an sich funktioniert auch so dieses Rätsel-Adventure-Ding sehr schön mit dieser Art der Steuerung. Also das, wie Marcel schon gesagt hat, so links-rechts swipen, ist in jedem Screen möglich oder fast jedem Screen und dann kannst du mit nach oben oder nach unten swipen an ein paar Stellen halt vor- und zurückgehen und hast damit eine ziemlich weite Landschaft, die du erkunden kannst. Die ist vom Layout her, fühlt sich nicht ganz so geometrisch klar an, wo man da gehen kann und wo nicht. Man verliert sich da ein bisschen, passt aber auch zum Spiel, dass man da so ein bisschen orientierungslos wird teilweise oder erstmal ein bisschen braucht, bis man wieder weiß, wo man hin muss. Und dann passieren eben seltsame Dinge und die Rätsel insgesamt sind alle nicht so schwierig, aber schon okay. Aber die ganze Stimmung und so dieses ganze Ding und auch die Story, die das vertritt, ist echt schön. Also das ist so schön und schrecklich und gut. Ja, also schön, schrecklich, gut. Das sind noch die Adjektive, die zusammengehören. Klingt interessant. Ja. Kann und ich dann empfehlen. Haben wir auch schon irgendwie alles abgepflügt für heute. Und sind wieder in einem sehr fanboyigen Zeitrahmen gelandet. Wie wir das immer hinkriegen, dass das irgendwie so immer diese um die 70 Minuten werden. So als würden wir es planen. Irgendwann. Irgendwann müssen wir mal in irgendeiner Jubiläumsfolge ein CD-Set verlosen. Oh ja. Oder wirklich so. Wo es dann so. Gewinnen Sie das 150-teilige CD-Set Fanboy. Eine Spindel. Genau. Folge 162 auf Doppel-CD. Mhm. Weil die ist zu lang geworden. Mit Kapitelmarken. Mhm. Ja, genau. Wow, cool. CD mit Kapitelmarken. Nee, Tracks halt. Ja, ja, eben. Ja, ja. Es gab ja auch mal so einen Standard, dass da die Info mit drauf ist, wie der Track heißt. Ja, ich weiß. So. CD-Text. Manche Player konnten das. Ja, ach was. Ja. Ja, ja. Das ist so geil. Naja. Jetzt haben wir ja alle Minidisc schon fast genommen. Also, hoch liebe die Minidisc. Ich stecke sie auch immer oben in mein iPhone rein. Aber bevor wir das wieder machen, nächste Woche. Ja, das ist jetzt auch spannend. Ich bin ja jetzt im Urlaub bald. Ja. Zur nächsten Folge auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr kriegt das ohne mich hin. Ich denke, Livestream werden wir nicht, oder? Das ist zu anstrengend. Ja. Oder hättest du das uns auch... Ach nö, das muss ja nicht sein. Ja. Ich bin froh, wenn ihr das mit dem Rekorder schafft und so. Wir versuchen, aufs Knöpfchen zu drücken. Du hast es ja in die App eingebaut. Ja, genau. Ich habe das jetzt in die App mit eingebaut. Und ja, und dann freue ich mich auf Fanboys-Folgen, die ich auch mal hören kann, wo ich nicht bei bin. Wir verbleiben bis nächste Woche. Jo, macht's es gut. Tschüss. Winke, winke. Videos aus dem Internet ohne Ruckeln? Das geht mit TDSL. Und Trailer auch. Und Clips und Filme. Und. Aber nur, wenn Sie sich anschließen bei TDSL. Jetzt einsteigen bei TDSL. Infos in Ihrem T-Punkt.